Ich glaube an das Leben aus einem anderen Planeten, das uns beobachtet, um zu sehen, ob wir unsere Erde auch pflegen. Aber wir sind Egoisten, jeder schaut nur nach sich selbst. Darunter leidet die Umwelt und unser blauer Planet wird gelb. Wir sorgen für Öl, Pest, Luftverschmutzung und dreckig Wasser. Die Antwort sind Tsunamis, Vulkanausbrüche und Kriege in Afghanistan, Waldbrände und Flutwellen. Wir brauchen keinen schwarzen Präsident, der nur schwätzt, yes we can. Und Preise kriegt für gar nichts und mit irgendeinem Plan lockt. Täglich hört man sie reden, Schüler laufen Amok und sie schärfen das Waffengesetz. Was für ein Witz, diese Jugend ist verzweifelt mit Verzweiflung, die tief sitzt. Und stell dir vor, ich bin einer von ihnen, jung und abgefuckt. Aber ich fand meine Therapie in der Melodie und im Takt. Und aus der Ego-Perspektive siehst du wie durch einen Tunnelblick. Nimm dir Zeit, denk drüber nach und betracht es mal aus der dritten Sicht. Ob durch Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive. Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive. Du siehst es selber jeden Tag, 23 Grad, warm am nächsten Tag, 5 Grad, kalt, nass, abgefuckt. Und Hollywood dreht Filme über den Untergang, ohne Hemmung, Alien-Invasion, Naturkatastrophen und Armageddon. Aus der Vogelperspektive sind wir nur Bazillen, die sich nur vermehren, um sich dann gegenseitig zu killen. Und wie Jekyll so schön sagte, das Leben ist ein Schachbrett, man rafft es erst, wenn man's von oben betrachtet. Und sie schauen uns zu, studieren uns, aber tun nichts. Aber irgendwann stehen sie auf und tun, was zu tun ist, weil die Welt sonst untergeht an dem Konflikt, der da unten bebt. Und jedem Einzelnen die Antwort nach dem Sinn des Lebens zu geben. Aber wer weiß, Wissenschaftler streben stets nach diesem Wissen. Aber Gott gab keinem von uns genug Hirn, um das zu blicken. Aber ich philosophiere auch nur vor mich hin, such in dem Ganzen hier einen Sinn. Mal Ego-Perspektive, dritte Sicht erwachsen. Nochmal Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive. Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive. Ich chille nicht mehr, nein, es ist nicht alles easy. Kinder müssen hungern, zuletzt erst in Haiti. Und Kids in Afrika hungern bestimmt schon seit Jahrzehnten. Ich meine, ich komme aus Nordafrika und kenne dort das Leben. Auf der anderen Seite der Welt werden Teilchen beschleunigt, um Atombomben zu bauen. Diese Motherfucker scheuen nichts. Und anstatt miteinander zu laufen, laufen Menschen entgegen Gesetz. Ich finde, es ist gegen das Gesetz der Menschlichkeit. Der Menschlichkeit. Ob durch Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive. Supernova oder Meteorit, Aliens oder menschliche Technologie, Krankheit, Pest oder Epidemie, oder weil es zwischen Menschen keine Liebe mehr gibt. Irgendwann ist es soweit und keiner wird dich fragen, ey, bist du bereit? No, ich krieg das wohl nicht mehr mit, doch ich guck's mir an aus der Vogelperspektive.